Erster, wir haben das Wort des Lebens von Anfang an gehört. Wir haben es mit unseren Augen gesehen. Unsere Hände haben es berührt. Zweiter, das Leben ist sichtbar geworden. Wir haben es gesehen. Wir erzählen euch vom ewigen Leben. Dieses Leben war bei Gott dem Vater. Es ist uns jetzt sichtbar. Dritter, wir erzählen euch, was wir gesehen und gehört haben. So könnt ihr Gemeinschaft mit uns haben. Unsere Gemeinschaft ist mit Gott dem Vater und mit Jesus Christus. Vierter, wir schreiben euch das. So wird unsere Freude ganz groß. Fünfter, das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben. Wir sagen euch, Gott ist Licht. In ihm ist keine Dunkelheit. Sechster, wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit Gott, aber wir leben in der Dunkelheit, dann lügen wir. Wir leben nicht nach der Wahrheit. Siebter, wenn wir aber im Licht leben, wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft. Das Blut von Jesus, seinem Sohn, macht uns rein von aller Sünde. Achter, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst. Die Wahrheit ist nicht in uns. Neunter, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht. Er wird uns die Sünden vergeben. Er wird uns von allem Bösen reinigen. Zehnter, wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, dann machen wir Gott zum Lügner. Sein Wort ist nicht in uns.